Der berühmteste Likör in Europa, der Cassis, der kommt aus Dijon. Gibt's den eigentlich auch in Deutschland? Ja, seit 1979. Was ein Glück, dass er importiert wird. Genau, das war damals nicht möglich, sondern erst als der Europäische Gerichtshof Rewe im Prozess gegen die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein Recht gegeben hat. Bundesmono was? Ja, das Branntweinmonopol wurde seit 1951 durch die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein kontrolliert. Ursprung der Verwaltung ist aber nicht, wie man annehmen könnte, das Branntweinmonopolgesetz, sondern das Gesetz zur Schaffung einer solchen Bundesmonopolverwaltung. Das Gesetz zur Auflösung der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein wurde am 10. März 2017 beschlossen und die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein wurde folgerichtig auch zum 31. Dezember 2018 aufgelöst. Klasse, toller Zungenbrecher. Kannst du es nochmal sagen? Das Branntwein... War nur ein Witz, alles gut. So, jetzt aber, was hat das alles eigentlich mit dem Cassis-Likör aus Dijon zu tun? Die Kölner Supermarktkette wollte den sogenannten Cassis de Dijon nach Deutschland importieren und hier verkaufen. Die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein verbot Rewe jedoch den Verkauf der Ware aus Frankreich, da der Likör mit seinem Alkoholgehalt unter dem vom deutschen Branntweinmonopolgesetz geforderten Alkoholgehalt von 25% für Liköre lag. Also hatte der Likör nicht genug Alkohol oder wie? Um als Likör in Deutschland verkauft zu werden, ja. Ja, aber heute finde ich doch alle möglichen Spezialitäten aus ganz Europa im heimischen Supermarkt. Das verdanken wir einer grundlegenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 1979. Aber warum musste da denn jetzt der Europäische Gerichtshof belangt werden? Ich meine, das ist doch eigentlich eine innerdeutsche Angelegenheit zwischen zwei deutschen Parteien. Ja, die Parteien sind deutsch, aber der Streitgegenstand ist ein Produkt aus Europa. Nachdem die Bundesmonopolverwaltung das Verbot aussprach, wendete sich die Firma Rewe ans hessische Finanzgericht und begründete ihren Widerspruch damit, dass ein Verbot nicht mit der wahren Verkehrsfreiheit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vereinbar sei. Okay, da gibt's also einen Widerspruch, aber war das nicht vorhersehbar? Im Prinzip schon, aber es existieren so viele Regelungen, dass es unmöglich ist, alle auf Vereinbarkeit miteinander zu prüfen. Deswegen gibt es ja auch Gerichte, die eben anhand einer konkreten Situation die unterschiedliche Auslegung von Gesetzen beurteilen müssen. Das hessische Gericht hat also entschieden, den Europäischen Gerichtshof zu belangen, damit dieser entscheidet, ob und wie die Bundesregierung gegen den Grundsatz der wahren Verkehrsfreiheit verstößt. Aber wie kann denn dieses fremde Gericht eigentlich sowas entscheiden? So fremd ist es ja gar nicht. Deutschland ist ja Gründungsmitglied der Union. Dort gibt es gemeinsam verabschiedete Prinzipien, die sich auf unterschiedliche Situationen anwenden lassen. Damals, also 1979, waren die Regelungen für Produkte noch weitgehend in nationaler Hand. Die Warenverkehrsfreiheit bestand nur als vage Idee und fernes Ziel. Und wenn ich heute all die europäischen Waren in unseren Läden und Supermärkten sehe, dann muss es ja geklappt haben mit dem Import dieses tollen Likörs. Ja, da hast du recht. Bei seiner Entscheidung stützte der Europäische Gerichtshof sich auf zwei Prinzipien. Die Warenverkehrsfreiheit besagt, dass jedes Produkt, dessen Verkauf in einem Mitgliedstaat erlaubt ist, auch in den anderen Mitgliedstaaten verkauft werden darf. Also, es gibt heutzutage gar keine Möglichkeit mehr für ein Land, eigene Beschränkungen zu setzen? Doch, und zwar dann, wenn diese den zwingenden Erfordernissen des Allgemeinwohls gerecht werden. Zum Beispiel, wenn der Verkauf eines Produktes eine wichtige Steuereinnahme behindert oder die Volksgesundheit bedroht. Im Fall des Cassis-Likörs darf der Likör also nicht aufgrund des zu geringen Alkoholgehalts verboten werden. Scheint ja klar eigentlich. Ja, heute ja. Damals war es nicht so deutlich. Dieses Urteil hat eine neue Welt geschaffen und insgesamt ein neues Verständnis für den Binnenmarkt, das weit über den Bereich von Nahrungsmitteln hinausgeht. Dieses Urteil legte den Grundstein für ein Europa des liberalen Handels, welches somit quasi als gemeinsamer Wert der Union erklärt wurde. Dabei werden die Besonderheiten der Mitgliedstaaten aber außer Acht gelassen. Mit dem Urteil wurde die Beweislast verlagert, kann man sagen. Es ist nun nicht mehr die Aufgabe der Union oder deren Mitglieder zu beweisen, dass etwa ein Produkt für alle zulässig ist, sondern umgekehrt. Der Mitgliedstaat muss beweisen, dass ein Produkt das Gemeinwohl gefährdet. Das führte 10 Jahre später zu einer erneuten Auseinandersetzung. Diesmal ging es um ein kulturelles Heiligtum Deutschlands, nämlich das Reinheitsgebot für Bier. Oh, gefährlich. Das gibt's doch heute immer noch. Natürlich und zum Glück Aber nicht nur. Damals wollte Deutschland es verbieten, importiertes Bier, das nicht dem hiesigen Reinheitsgebot entspricht, unter der Bezeichnung Bier zu verkaufen. Begründet wurde dies mit dem Argument, dass eventuelle Zusatzstoffe im Bier gesundheitsschädlich sein könnten und da in Deutschland viel Bier getrunken wird, darf die Bevölkerung nicht um ihr Bier betrogen und allenfalls sogar gesundheitlich beeinträchtigt werden. Das klingt doch eigentlich genau nach den gesetzlich vorgesehenen möglichen Ausnahmen. Nicht für den Europäischen Gerichtshof. Diese anderen Biere sind ja in den anderen Mitgliedstaaten zulässig und die haben ja auch Erfahrung mit deren Bier. Dann hat Europa das deutsche Verbot also aufgehoben? Das heißt, im Supermarkt gibt's jetzt Likör mit weniger Alkoholgehalt und im Bierregal Bier mit ausgefalleneren Aromen. Na dann Prost. Aber Bier bleibt doch am Ende Bier. Ja, es muss draufstehen, was drin ist. Sonst? Sonst ist es eine Täuschung und muss raus aus dem Regal. Da ist der Europäische Gerichtshof ganz streng. Bloß wegen dem Etikett, also wegen so einer Lappalie? Das, was draufsteht, muss halt auch drin sein. Wenn es mal genug ist mit Likör und Bier, dann schmeckt so ein Früchtetee ja auch ganz gut. Und du kennst sicher auch den Himbeer-Vanille-Früchtetee? Na, ich mag lieber Kamille, aber meine Kinder lieben den. Da gab's lange einen bekannten Früchtetee, Felix Himbeer-Vanille-Abenteuer, mit Vanilleblüten und saftigen Himbeeren drauf. Ja, den kenne ich. Die Schachtel sieht richtig toll aus. Aber da waren gar keine Vanille und auch keine Himbeeren drin. Nicht mal Extrakte? Nee, nicht mal Extrakte. Wenn man das richtig gelesen hat, gab es die Bezeichnung Aromen mit Vanillegeschmack und Aromen mit Himbeergeschmack. Also noch nicht mal Himbeergeist drin. Das gefiel dem Verbraucherschutz aber gar nicht und deshalb klagte er gegen den Hersteller. Ja, was gibt's da zu klagen? Steht doch aber eigentlich alles drauf. Naja, das sah das Oberlandesgericht Düsseldorf erstmal auch so. Der Verbraucherschutz klagte dann beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit dem Argument, die Inhaltsstoffe seien nicht klar genug ausgewiesen und die Gestaltung der Schachtel erziele bewusst eine Täuschung. Der Bundesgerichtshof war sich da selbst irgendwie auch nicht so sicher und wendete sich dann an den Europäischen Gerichtshof. Na, ich dachte, die Mitgliedstaaten kümmern sich um die Gesundheit und solche Sachen. Ja, aber da geht es ja nicht mehr darum, ob die Herstellung eines Produktes stimmt, sondern ob die Information zum Produkt stimmt. Da hat die Union eine europaweite Richtlinie zum Schutz der Konsumenten verabschiedet. Also ist der Europäische Gerichtshof jetzt Grafikdesigner oder was? Naja, auf jeden Fall zählt für ihn die gesamte Gestaltung eines Produktes und das formuliert er ganz ausführlich in seinem Urteil. Zitat: Lassen die Etikettierung eines Lebensmittels und die Art und Weise, in der sie erfolgt, insgesamt den Eindruck entstehen, dass dieses Lebensmittel eine Zutat enthält, die tatsächlich nicht darin vorhanden ist, ist eine solche Etikettierung daher geeignet, den Käufer über die Eigenschaften des Lebensmittels irrezuführen. Es ist Sache des vorliegenden Gerichts, die verschiedenen Bestandteile der Etikettierung des Früchtetees insgesamt zu prüfen, um festzustellen, ob ein normal informierter und vernünftig aufmerksamer und kritischer Verbraucher über das Vorhandensein von Himbeer- und Vanilleblütenzutaten oder aus diesen Zutaten gewonnenen Aromen irregeführt werden kann. Bei dieser Prüfung hat das vorliegende Gericht unter anderem die verwendeten Begriffe und Abbildungen sowie Platzierung, Größe, Farbe, Schriftart, Sprache, Syntax und Zeichensetzung der verschiedenen Elemente auf der Verpackung des Früchtetees zu berücksichtigen. Also ist die Schachtel so, wie sie war, weg. Also dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs folgend wurde das Produkt in der Form verboten und der Hersteller musste es zurückziehen. Der Verbraucherschutz war natürlich damit sehr glücklich, denn es wurde eine Referenz geschaffen, die den Schutz der Konsumenten auf Europaebene bestätigte. Heißt im Ergebnis, in Europa dürfen sie alles trinken, aber nur, wenn sie wissen können, was sie trinken.